Nerd-Nerd-Nerd-Märchenstunde. Heute Rotkäppchen und das böse Ego. Es war einmal ein kleines Mädchen, das trug ein Käppchen aus rotem Samt, und weil es ihm so gut stand, nannte man es nur noch Rotkäppchen. Eines Tages sagte seine Mutter zu ihm: Hier, bring dieses Stück Kuchen und die Flasche Wein zu deiner lieben Großmutter. Sie ist krank und es wird ihr gut tun. Warum muss das eigentlich Rotkäppchen machen? Wie meinst du das? Na, haben die keinen Lieferservice? Lieferservice? Ja. Im Märchenwald? Wieso nicht? Wie soll das denn gehen? Du öffnest die App, suchst... Ego, das ist ein Märchen. Ja, und? Die haben da keine App. Kann ich dann weitermachen? Ja, gut. Also, wo war ich? Mach dich auf und komm nicht vom Weg ab, sonst fällst du hin und zerbrichst das Glas. Ich will schon alles richtig machen. Was gibt's denn da zu kichern? Wie die reden. Hohoho, Holdemaid. Brachte euer Durchlaucht den Weine zu eurer Großmutter. Ego! Ist ja schon gut. Die Großmutter wohnte draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Gibt es da keinen Fernbus? Für eine halbe Stunde Fußweg. Hätte man nur mal in die App gucken müssen. Es gibt keine Apps im Märchenwald. Ja, schrei mich nicht an. Wie sie in den Wald kam, begegnete sie dem großen, bösen Wolf. Weißt du, dieses Stigma, das den Wölfen anhaftet? Sie seien böse und so, das finde ich gemein. Guten Tag, Rotkäppchen, sprach der große, böse Wolf. Wieso muss ich eigentlich das Rotkäppchen spielen? Kannst du das nicht machen? Mensch, wir haben das doch vor der Sendung besprochen. Hallo Wolf, alte Socke. Was machst du da? Ich improvisiere. Halt dich bitte an den Text. Was hast du da in deinem Korb? Fragte der große, böse Wolf. Zwei Salamipizzen und jo-ho-ho, eine Bottle voll rum. Ego! Ich improvisiere. Das ist Beschneidung der künstlerischen Freiheit. So kann ich nicht arbeiten. Ich kürze das mal ab. Wir sind jetzt bei der Großmutter, der Wolf hat die Oma gefressen, wir kennen das ja alle. Rotkäppchen kommt zur Tür rein und sagt: Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Du kannst doch jetzt nicht Hänsel und Gretel singen. Warum denn nicht? Das ist hier Rotkäppchen und nicht Hänsel und Gretel. Ja, aber es gibt in Rotkäppchen kein Lied. Ja, dann kannst du auch kein Lied singen. Es war so finster und auch so bitterkalt. Ach, ich geb's auf. Wer hat an der Uhr gedreht? Bekommt ein Hörn, bekommt ein Hörn. Ist es wirklich schon so spät? Bekommt ein Hörn, bekommt ein Hörn. Wer ist verrückt und leicht zerstört? Bekommt ein Hörn, bekommt ein Hörn. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Heute zum 25. Mal. Das ist, also alleine Sendung mit dem Nerd in dieser Staffel. Es gab vorher, glaube ich, nochmal 7 andere Einzel-Episoden. Ich habe das hier schon viel zu oft gemacht. Ja, das Intro. Heute präsentiert von der Nerd-Nerd-Nerd-Märchenstunde. Danke an Ego, der mich da unterstützt hat. Und auch danke an Volker, den Selbstgesprächler, der mir sein Ego ausgeliehen hat für diese Folge. Wenn euch das gefallen hat, dann sagt mal Bescheid, ob ihr das witzig fandet, ob ihr das öfter hören möchtet. Und klickt euch auch definitiv mal in den Podcast vom Volker rein. Dort hört ihr Ego wesentlich häufiger, der ist da eigentlich meistens im Intro zu hören. Ich liebe Ego. Ego ist großartig. Ego ist meine Lieblings-Podcast-Figur. Heute gibt es eine kurze Sendung, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, diese Woche noch großartig zu podcasten. Es sind noch nicht so viele Themen übrig. Dementsprechend werde ich diese Themen für diesen Monat einfach nochmal abrocken. Ich gehe kurz in meine Themenvorstellung. Ich habe die neue Ausgabe bekommen, U-Comics, nämlich die Nummer 193. Dann geht's weiter mit der ersten Staffel Flash. Die habe ich nämlich jetzt endlich mal gesehen auf DVD. Ich glaube, dieser Tage fängt die zweite an auf Pro7. Ich glaube, ja. Irgendwie fangen jetzt neue Folgen von Flash an. Ich weiß nicht, ob das ausgerechnet diese Staffel ist oder ob das irgendwas anderes Altes ist. Egal. Ich habe die erste Staffel hier. Da werde ich kurz drüber reden. Dann gucke ich mir einen Film an. Außer der Reihe, nämlich den Film Immigrants. Der ist von Klasky Csupo. Wem das nicht sagt, die haben damals in den 90ern diese ganzen Nickelodeon-Serien produziert, und das sieht man auch. Die haben 2008 einen Animationsfilm in Anführungszeichen gemacht, komme ich gleich nochmal zu. Und dann gibt's noch die, ja, nicht die Nerd-Nerd-Nerd-Programmvorschau, sondern dieses Mal die Nerd-Nerd-Nerd-Programmänderung, weil da ein bisschen Sachen durcheinander gegangen sind. Also die Sachen, die ich beim letzten Mal vorgestellt habe an Programmvorschau, die ist nicht mehr gültig, aber das eben zum Ende der Sendung. Und dann gibt es noch Informationen zu einer neuen Rubrik, die es hier vielleicht demnächst gibt, wenn ihr das wünscht. aber das eben am Ende der Sendung. Los geht's heute mit U-Comics Nummer 193. Das habe ich bekommen vom Verlag Underground Comics, wie ja schon ein paar Mal. Ist eine Osterausgabe mit einem Mädel vorne drauf mit großen Ohren. Ich will gar nicht so großartig auf den Inhalt eingehen, weil es im Grunde genommen das ist, was man bei U-Comics immer bekommt. Das ist sehr hochwertig, wieder mal sehr abwechslungsreich. Ich blätter mal so ein bisschen durch. Ich habe, ja, also die Sachen von Fufu Frauenwahl sind mir sehr sehr positiv aufgefallen. Christian Scharfenberg hat ein paar ältere Sachen hier drin, die mir sehr gut gefallen. Wie geil ist Gott eigentlich? Weicht ein bisschen von dem ab, was er aktuell mit Cliff Steele hier auch wieder macht. Sind auch ältere Sachen, sind heute 2013. Finde ich beide sehr witzig. Dann gibt's von, oh Gott, der hat einen komplizierten Namen, Bernardo Javier Maldonado Morales. Der hat hier eine autobiografische Rubrik. Ich weiß nicht, ob es da irgendwo mehr von gibt, aber das ist sehr interessant. Immer so sechs Panels. Wirkt auch sehr autobiografisch, cool gezeichnet, eher so Webcomic-artig. Müsste ich mich mal dahinter klemmen, ob es da mehr von gibt. Bernardo Javier Villalobos de la Santos da Silva. Wie diese Reporterin damals bei El Bundy. Ein sehr interessantes Interview mit Dr. Mark Benecke, den ich vor allem kenne aus dem Kosmos rund um Hoaxilla. Da ist er ja auch sehr aktiv. Der stellte sich hier als Politiker vor, als Landesvorsitzender der Partei Die Partei. Wer Die Partei Die Partei nicht kennt, der darf sich hier mal reinlesen. Mark Benecke, einer der ganz, ganz großen, tollen Denker. Jemand, der also wirklich sehr, sehr intelligente Sachen auch in diesem Interview sagt. Dann kommt so ein bisschen mein persönliches Highlight, dieses Poster in der Mitte mit dem Hasen aus dem Wunderland, der immer zu spät kommt. Der, glaube ich, gerade Alice umgebracht hat. Das werde ich mir definitiv an die Wand hängen, auch wenn ich dafür das Interview mit Mark Benecke ein bisschen zerstören muss, aber dahinter ist Werbung. Das kann man dieses Mal sehr gut an die Wand hängen. Weiteres Highlight, auch wenn ich es nicht gelesen habe, klingt ein bisschen komisch, aber ich muss es so sagen, ist das allerletzte Kapitel von Der verborgene Engel. Ich habe es deswegen nicht gelesen, weil es irgendwie, als ich angefangen habe, die U-Comics zu bekommen, weil es irgendwie da schon bei Folge 12 war, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, hat hier seine letzte Ausgabe, was ich sehr schade finde, denn es endet wirklich auf eine sehr, sehr großartige Art. Nämlich irgendwie zum Ende der Geschichte hin, des Kapitels hin, werden die Seiten auf einmal so ein bisschen schwarz-weiß. Und das Ganze endet mit einem alten Albrecht-Dürer-Holzschnitt oder Kupferstich. Da konnte mir, ich glaube, das ist ein Kupferstich, von Albrecht Dürer, nämlich Ritter, Tod und Teufel. Und Albrecht Dürer ist einer meiner absoluten Lieblingskünstler, genau wegen diesem Bild. Das ist absolut großartig. Und ich glaube, dass die Geschichte die ganze Zeit auf diesen Moment hingearbeitet hat, weil Figuren aus der Geschichte in diesem Bild wiederzufinden sind, beziehungsweise hat man die aus diesem Bild genommen. Es ist richtig, richtig cool. Und wie gesagt, neben Hieronymus Bosch ist Dürer einer meiner Lieblingskünstler. Toller Moment gewesen. Ich würde mir wünschen, dass es den verborgenen Engel in einem Sammelband gibt, damit ich mir das nochmal ganz durchlesen kann, weil das so vom Konzept her schon eine Sache wäre, die ich mir angucken würde. Irgendwie so die Hölle und der Teufel ist im Mittelpunkt und wie das alles so, wie gesagt, ich konnte mir kaum ein Bild davon machen, eben weil ich es nicht lesen konnte. Die Story war halt schon mittendrin. Macht davon bitte mal ein Sammelband oder irgendwie ein Album oder sowas, je nachdem, was ihr daraus machen könnt vom Material her. Sind ja pro Ausgabe immer nur so 4-5 Seiten. Dann die ja übliche Cliff Steele-Geschichte, dieses Mal irgendwie auch gegen den Teufel, als wenn das so ein verborgenes Thema in dieser Ausgabe gewesen wäre, dann noch so ein paar andere. Da sind auch teilweise Dinge drin, die ich eher im Titanic-Magazin erwarten würde, nur so ein bisschen größer ausgeweitet, vielleicht weil in der Titanic gar nicht so viel Platz dafür ist. Weiteres Highlight habe ich ihm aber auch schon mal selber gesagt, Playing the Dirty Dozens von Bela Sobotke, diesmal mit, weil er hat Geburtstag, 50 Jahre, diesmal mit Beteiligung von Lucky Luke. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Habe ich sehr gelacht. Fufu Frauenwahl wieder mit seiner sehr abstrusen Geschichte in Richtung. Diesmal geht es ehrlich gesagt so ein bisschen in Politik. Auch wenn man das gar nicht glaubt, aber das ist schon sehr, sehr abgefahren, was hier passiert in dieser. Oh Gott, der Charakter hat noch einen Namen. Nämlich mit Ray Murphy, genau. Detektiv der Träume. Das ist also dieses Mal wieder absolut abgefahren. Und hat eine sehr starke politische Botschaft. Sehr abgefahren. Letzte Geschichte, Kalinka. ist auf den ersten Blick eine Aufarbeitung der Judenverfolgung im Dritten Reich und bringt das Ganze in so eine sehr abstruse Werwolf-Richtung. Ist sehr trashig, aber auch sehr bedrückend. Sehr reduziert in der Darstellung, so in so Sepia-Tönen mit viel Rot. Extrem gruselig. Also ich fand es bei Zeiten sehr gruselig, aber sagen wir es mal so, es ist auch so ein bisschen so eine Rache-Story. Sehr cool gemacht, aber eben durch die Thematik Drittes Reich und Judenverfolgung natürlich extremst bedrückend. Empfehlenswert, lesenswert, so wie U-Comics sowieso immer lesenswert und empfehlenswert ist. Würde ich auch sagen, wenn ich selber kaufen müsste in Anführungszeichen. Ich krieg's ja immer geschenkt. Jungs, übrigens, den 500-Euro-Schein habt ihr dieses Mal vergessen. Ich konnte mir gar nicht merken, auf welcher Seite ich war. Ich musste den Aufkleber nehmen, den ihr wieder dabei gepackt habt. Ne, es gibt nämlich bei U-Comics immer einen Aufkleber dabei. Den ihr aber, ich glaube, auch immer im Unfug. Ich habe den Anfang des Jahres habe ich den auch im groben Unfug liegen sehen. Den kriegt ihr da auch immer. Aber der ist hier auch immer dabei. Ist, glaube ich, dieses Mal der 50-jährige Punk mit dabei. Sagt irgendwas. Ich habe vergessen, was draufsteht. Schönes Heft. Und weiter geht's am 14.05. Am 14.05. ist nämlich gratis Comic-Tag. Da gibt's von U-Comics meiner Meinung nach eines der wenigen Highlights, also eines der wirklich planbaren Highlights des Gratis-Comic-Tags, das Happy Birthday Frankenstein, also nicht Happy Birthday Frankenstein, sondern Happy Birthday Monster von Frankenstein, man macht es genau richtig, 200 Jahre, da gibt es wieder mal ein Themenheft. U-Comics, also die Leute von U-Comics geben sich ja wirklich immer jedes Jahr sehr viel Mühe und stellen extra für den Gratis-Comic-Tag etwas zusammen und dieses Lob kann man leider nicht in viele Richtungen geben. Also Weißblech gibt sich immer noch Mühe mit dem Horrorheft, da gibt es dieses Jahr endlich auch mal wieder eins von. Aber die anderen Verlage geben sich nie so viel Mühe wie U-Comics. Ich find's beschämend, dass so eine kleine Mannschaft von Untergrundkünstlern sich mehr Mühe gibt als ein Verlag wie Panini, wie Tokyo Pop, wie Kaze. Also die großen etablierten Verlage, selbst Reprodukt kloppt nur irgendwas raus. Also ich find's manchmal echt ein bisschen beschämend. Also gerade die größeren, etwas Prestige trächtigeren Verlage hier in Deutschland, dass die es echt hinkriegen, vernünftigen Inhalt zum Gratis-Comic-Tag zu bieten. Finde ich sehr schade. U-Comics, macht's euch vor, macht's nach. Ne, das ist meine Botschaft an andere Verlage. Macht nicht inhaltlich. Also inhaltlich ist das die Herangehensweise von U-Comics, aber so wie sie es machen, macht's nach. Ich habe da in der Vergangenheit aber auch schon mal drüber geredet. Ich freue mich auf das U-Comics-Heft dieses Jahr zum Gratis-Comic-Tag, so wie ich mich schon seit 2 oder 3 Jahren darauf freue. Gut. Dann geht's hier weiter mit der Serie The Flash. Staffel 1 habe ich nämlich gesehen auf DVD. Die Serie ist in Amerika gestartet 2014. War ein ziemlicher Eye-Opener, weil man gar nicht damit gerechnet hätte, dass eine wirklich, in Anführungszeichen, echte Superhelden-Serie so gut funktionieren würde. Es gab vorher schon, ich glaube, 2 Staffeln von Arrow, also Green Arrow im Grunde genommen. Da hat man so bestimmte Dinge schon mal so angetestet, bestimmte Figuren schon mal so angetestet, ob das überhaupt TV-kompatibel ist. Und als man sich dann da sicher war, dass das geht, ist man eben hingegangen und hat das Ganze ein bisschen erweitert und das eben durch einen sehr, also eben dieses supernatürliche, übernatürliche Element, dieses Science-Fiction-Element des Flashs. Weiß ich nicht, also wer jetzt diese Sendung hört, dem muss ich wahrscheinlich nicht erklären, wer der Flash ist. In dieser Serie ist es jedenfalls ein kleines bisschen anders. Wir haben ein Setting, Central City, im Zentrum der Stadt. Das ist ein großer Teilchenbeschleuniger, sogenannter Hadron Collider, wie er, glaube ich, heißt, Teilchen. Und irgendwie, keine Ahnung, ich habe von Physik und sowas keine Ahnung. Das Ding geht hoch. Barry Allen, der Forensiker ist bei der Central City Polizei, wird von dem Blitz getroffen, mit Chemikalien überschüttet und bekommt eben Superkräfte dadurch. Und nicht nur er, sondern eben auch viele andere Bürger, Kriminelle in Central City bekommen eben unfreiwillig Kräfte. Und das ist so das Konzept der Serie, das grobe Konzept. Es ist ein bisschen Monster of the Week, also ein bisschen Villain of the Week, weil über die Zeit verteilt trifft Barry Allen, der Flash, halt eben in seiner Superhelden-Identität immer auf weitere Schurken oder Villains oder andere Meta-Humans, Meta-Menschen, wie es hier genannt wird, die man auch aus den Comics kennt, allerdings mit einem etwas realistischeren Twist, was ich ganz witzig finde. Nur es gibt halt eine große, überspannende Handlung. Im Supporting-Cast sind noch Cisco Ramon und Caitlin Snow, zu denen sage ich gleich auch nochmal was. Dann Harrison Wells und noch ein paar andere Figuren. Und Star Labs, eben auch eine wichtige Organisation im DC-Universum, nimmt ihn so ein bisschen unter die Fittiche und hilft ihm dabei, ja, so zu einem Superhelden zu werden, ihn mit Gadgets zu unterstützen, ihn zu trainieren, ihn zu untersuchen und ihm so ein bisschen auch Geleit zu geben, ihm, also so ein, wie so eine, ja, wie so eine Einsatzzentrale, ne? Er ist der Superheld, die ausführende Kraft, der Muskel, the Muscle, und Star Labs ist the Brain, wenn man das so möchte. Nee, jetzt nicht Pinky und der Brain, nein, nein. Das sind eben Cisco Ramon und Caitlin Snow und Harrison Wells als Leiter von Star Labs. Mit der Zeit kommt dann eben auch dieser Story-Arc zum Tragen, dass Barry Allens Mutter vor seinen Augen eben von einem seltsamen Phänomen getötet worden ist, nämlich diesem gelben Schein, diesem gelben Blitz, diesem Mann in Gelb, den er gesehen hat, während die Mutter getötet wurde. Und dafür ist sein Vater in den Knast gegangen, obwohl Barry als kleiner Junge eben gesagt hat, nee, mein Vater ist es nicht gewesen. Jetzt geht es die ganze Zeit darum, dass Barry Allen halt sagt, gut, ich kann so schnell laufen. Was ist, wenn jemand, der so ist wie ich, auch so schnell laufen kann, und der meine Mutter getötet hat? Und jetzt geht's halt darum, wer ist der? Na, Comicleser werden ihn kennen. Hier, da, mein Lieber. Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen in den Thomas Gottschalk-Modus reingekommen. Wer ist der Reverse Flash? Und das ist so die überspannende Handlung. Mir macht die Serie wahnsinnig viel Spaß, weil es echt comichaft ist. Ich habe die DVD gebraucht gekauft, die hätte sonst neu irgendwie knapp 30 Euro gekostet. Ich habe sie, glaube ich, irgendwie für 17, 18 bekommen, weil derjenige, der sie verkauft hat, wohl gesagt hat, nee, ist irgendwie komisch, finde ich keinen Zugang zu, hat, so wie es für mich aussah, die ersten beiden DVDs geguckt und die anderen DVDs in der Hülle waren echt noch unberührt, wo ich gedacht habe, okay, weit hat derjenige es nicht geschafft. Es ist natürlich sehr überdreht, es ist sehr bunt. Also wenn man auch glaubt, okay, man versucht es realistisch zu halten, es ist halt sehr comichaft. Und es kommt natürlich dadurch, dass man so dieses, ja, believe it or not, hier mit reinbringt. So ein Trope, was halt ist, was damals auch im Silver Age und auch im Bronze Age, vielleicht auch zum Teil noch heute in Comics immer mal wieder der Fall ist. Caitlin und Cisco fangen halt immer in jeder Folge so ein bisschen an zu werkeln und bauen so ein Doohickey, was es halt vorher noch nicht gegeben hat. Was vielleicht auch aufgrund von irgendwelchen technischen oder physikalischen Limitierungen einfach vorher auch nicht möglich gewesen ist, und die bauen sich das mal eben in 10 Minuten. Da muss man drüber hinwegsehen, weil das ist halt ein Comic-Element, ein Science-Fiction-Element, und das gehört für mich zu Comics auch dazu, so dieses, ja, believe it or not, Suspension of Disbelief, wie man ja so schön sagt, so einfach diesen Unglauben über Bord zu werfen. Und das macht die Serie für mich so angenehm, dass man einfach wirklich, ja, so dieses Comic-Element hier drin hat. Eine Figur geht mir hier in dieser Serie wahnsinnig auf den Sack. Also das kann man gar nicht anders sagen. Und das ist Iris West. Iris West kennt man aus den Comics natürlich auch. Das ist die spätere Frau von Barry Allen. Hier ist sie noch, sein Love Interest, wenn man so möchte. Oder, ja, sowas wie eine Schwester, weil nachdem die Mutter von Barry Allen getötet wird und der Vater im Knast landet, wächst Barry Allen eben bei den Wests auf. Joe West ist der Vater, der Ziehvater von Barry Allen, der dann eben auch Polizeiinspektor ist oder Detective eben ist, und eben Barrys, ja, Mentor, nicht unbedingt Vorgesetzter, aber dann zum Teil auch eben Partner. Also die arbeiten halt auch sehr eng zusammen, und Barry Allen hat eben zu Iris West so eine geschwisterliche Beziehung, eigentlich eher so Best Friends, so BFF, weil die beiden halt irgendwie gemeinsam aufgewachsen sind. Nur jetzt ist natürlich so, dass klar, ne, der Superheld in der Gruppe, in der Serie, braucht noch einen Love Interest. Es ist also Iris West. Diese Figur ist ein reines Plot-Device. Das ist ganz schlimm. Ich finde das wirklich furchtbar. Sie wird nur dazu benutzt, Drama in die Serie reinzubringen, Spannung in die Serie reinzubringen, und zwar nicht im Sinne von Spannung, wie geht's aus, sondern Spannung zwischen den Charakteren, weil Barry sich für sie interessiert, sie irgendwann auch so Anzeichen gibt, dass sie auch Interesse an Barry hätte, und allein dafür genutzt wird, Barry eben in emotionale Schwierigkeiten zu bringen. Diese Figur hat keinerlei Funktion. Sie hat am Anfang hat sie noch so einen Blog, wo sie halt regelmäßig über Sichtungen von Flash schreibt, als die Figur noch gar nicht so bekannt ist innerhalb der Stadt, dem Ganzen nachforscht, weil sie halt auch eine Verbindung zum Tod von Barrys Mutter vermutet, und was jetzt auch nicht so weit hergeholt ist natürlich. Und Barry sagt ihr halt in der Rolle des Flashs, du musst damit aufhören, du bringst dich und andere damit in Gefahr. Ne? Dich und deine Familie bringst du damit in Gefahr. Und sie ist die ganze Zeit sehr lebensmüde, mehr oder weniger, indem sie einfach darauf scheißt, was der Flash ihr sagt. Und sie möchte ihn eigentlich die ganze Zeit eher zu einem Interview überreden, fragt ihn aus, und er blockt halt auch immer ab und sagt, nein, ich werde dir nichts dazu sagen. du bringst dich in Gefahr. Ne? Hör auf mit dem Blog. Irgendwann wird sie dann von einer Newsagentur, ich weiß gar nicht, ob das eine Zeitung oder ein Fernsehsender ist, das ist so beides irgendwie, wird sie dann eben engagiert, glaubt, dass sie da jetzt irgendwie die großen Stories schreiben kann und ist aber eigentlich nur dafür da, Geschichten über den Flash zu schreiben, was sie halt irgendwie total ärgert, weil sie ist eigentlich die große, tolle, investigative Journalistin. Und naja, was sie aber zeigt, ist halt, dass sie also wirklich komplett eindimensional ist, dass sie nur noch nicht mal in der Lage ist, gerade auszudenken. Bis zu dem Zeitpunkt, als Barry Allen halt aufwacht, nach diesem Stromschlag, den er abbekommt, geht sie bei Star Labs ein und aus, besucht ihn, während er im Koma liegt, pflegt ihn so ein bisschen, ist für ihn da. Aber ab dem Moment, wo Barry Allen der Flash ist, setzt sie keinen einzigen Fuß mehr nach Star Labs und kommt nicht einmal auf die Idee, da nach dem Rechten zu gucken, weil jeder weiß, dass Star Labs die Quelle für diese Phänomene ist, für die Menschen mit Kräften, für den Flash auch. Ne? Also das kann sich jeder mit einem halben Gehirn irgendwie zusammenreimen, dass das die Quelle dieser Sache eben ist. Und sie, die tolle investigative Journalistin, kommt nicht auf die Idee. Sie soll ja eben bei dieser Zeitung, bei diesem Fernsehsender, soll sie ja eben Artikel über den Flash schreiben. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte sie nicht mal die schreiben dürfen. Weil sie eben nicht mal auf die Idee kommt, nach Star Labs zu gehen. Erst als sie sich, nicht mal hundertprozentig, aber als sie ein Indiz hat, dass Barry der Flash sein könnte, geht sie hin. Als dramaturgisches Element stapft sie dann plötzlich in den Cortex, nennen die, glaube ich, ihren, die sind auf jeden Fall in das Hauptquartier von Star Labs, also als dramaturgischer Moment steht sie dann plötzlich im Raum. So, wo ich denke, was soll das? Jede Figur in dieser Serie weiß, dass Barry der Flash ist, außer Iris. Und das ist dumm, das ist wirklich dumm. Das ist der einzige Punkt, der mich aufgeregt hat an dieser Sendung. Das ist sehr, sehr schade, dass so eine Figur wie Iris West, die irgendwann so elementar wichtig für die Geschichte des Flashes wird, so komplett nicht funktioniert. Es gibt einige Crossover mit dem restlichen Berlanti-Verse, wie man es so schön sagt. Arrow taucht drin auf, also Steve Amell heißt der Schauspieler, glaube ich. Dann Brandon Routh, der früher schon mal Superman gespielt hat in Superman Returns. Der spielt in diesem Universum The Atom. Der ist hier mit dabei in einer Folge. Felicity Smoke taucht auch ein paar Mal auf, zusammen auch in Verbindung mit Arrow. Die ist eben auch im Supporting Cast von Arrow mit dabei, ist eine tolle Schauspielerin. Und immer wenn sie dabei gewesen ist, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil die einfach so ein bisschen clumsy ist, also sehr, sehr tollpatschig, ein bisschen witzig. Und ihr geht also tendenziell eher was schief und ist aber eine absolute Superhackerin und total, total pfiffig drauf. Und ich fand Felicity Smoke eine sehr sympathische Figur in dieser Serie. Und auch in Kombination mit Diggle, das ist eben der. Ich weiß gar nicht, was für eine Funktion Diggle bei Arrow hat, aber die drei, also eben Smoke, Diggle und Arrow, in Kombination fand ich die sehr gut. Und das hat mich auch so ein bisschen interessiert an Arrow, muss ich ganz ehrlich sagen. Von den Geschichten, die erzählt werden, geht man sehr tief in die Flash-Geschichte rein, was auch daran liegt, dass Geoff Johns, der eben auch bei DC alles Mögliche macht, hier auch ausführender Produzent ist auf jeden Fall. Also der hat hier, das ist ja so dieser Chief Creative Officer, der, glaube ich, der macht ja alles von Filmen, Comics, TV-Kram, Trickserien, alles Mögliche. Also eben das ganze Kino-Universum hat er unter. Man merkt das, weil Geoff Johns damals selber den Flash geschrieben hat und ich glaube, die Geschichten, auf denen die Serie basiert, sind hauptsächlich seine. Ein paar Highlight-Folgen gibt's definitiv. Eine Highlight-Folge ist irgendwie, heißt glaube ich Return of the Trickster. Mark Hamill hat damals in der ersten 90er-Jahre-Flash-Serie, die es schon mal gegeben hat, auch die lief sehr lange, ich glaube, die lief 4 oder 5 Staffeln lang, den Trickster gespielt. Und er übernimmt diese Rolle nochmal. Und man macht das Ganze wirklich, also das ist halt nicht die gleiche Figur wie in den 90ern. Also das ist jetzt hier kein Multiverse oder das ist nicht das gleiche Universum, sondern das ist einfach ein neues Universum, eine neue Interpretation dieser Figuren. Und man nimmt halt alte Schauspieler, die man früher schon mal hatte, in andere Rollen. Oder im Fall von Mark Hamill, a.k.a. Luke Skywalker, muss ich glaube ich auch niemandem erzählen, holt man eben zurück in diese Rolle des Tricksters. Und es ist wirklich wunderbar, wie er diese Rolle spielt, wie diese Figur auch innerhalb dieser Folge aufgebaut wird. Und ich habe ja gesagt, dass es bunt ist, also sehr comichaft ist, obwohl es eigentlich sehr realistisch ist. Und Mark Hamill spielt meiner Meinung nach einen sehr guten Joker. Also ja, er hat den Joker damals in der Batman-Trickserie gesprochen, ist klar, und auch danach noch ein paar Mal. Spricht ihn, glaube ich, jetzt demnächst auch in The Killing Joke, zusammen mit Kevin Conroy als Batman, finde ich auch ziemlich cool. Aber meiner Meinung nach war Mark Hamills Interpretation des Tricksters irgendwie schon eine ziemlich coole Interpretation des Jokers. Das macht er hier eigentlich im Grunde genommen nochmal. Und das ist sehr, sehr cool. Das ist eine Highlight-Folge für mich. Und ich sag mal nicht, was da passiert und wie es ausgeht und wie der ganze Stick ist dieser ganzen Folge. Sehr, sehr cool. Und eine zweite Highlight-Folge ist die mit Grodd, Gorilla Grodd. Gucken. Also für mich ist es definitiv Guckpflicht. Es ist sehr lang. Es sind 23 Folgen, a 40 Minuten. Es ist richtig viel. Hätte ich nicht gedacht, dass so eine Superhelden-Serie dann plötzlich auf so viele Folgen kommt. Ich freue mich wahnsinnig auf Staffel 2. Das Problem an der ganzen Sache ist, man wird halt links und rechts gespoilert. Das heißt, ich wusste die groben Punkte schon bevor ich die Serie geguckt habe. Ich gebe mir jetzt auch nicht so großartig Mühe, diesen Spoilern aus dem Weg zu gehen. Das heißt, ich bin auch selber verantwortlich dafür. Aber Staffel 2 ist eben im vollen Gange, läuft, wird teilweise noch abgedreht. Ich glaube, zum Aufnahmezeitpunkt selber ist Kevin Smith gerade dabei, seine Folge zu drehen. Der hat dann ja den Auftrag bekommen, mach doch mal eine Folge. Und der ist gerade jetzt aktuell dabei, in dieser Woche eine Folge zu drehen. Jason Mewes ist zusammen mit ihm am Set gesehen worden, in voller Jay und Silent Bob-Motor. Also da kommt einiges auf uns zu. Ich freue mich auf Staffel 2. Ich habe gehört, es wäre eine dritte Staffel angekündigt. Es gibt ein Crossover mit Supergirl. Ich habe in der Vergangenheit mal behauptet, die Serien würden nicht miteinander übergreifen. Jetzt ist es doch passiert. Es ist großartig. Also ich glaube, momentan, das hört man überall, hört man diese Aussage, es ist eine wahnsinnig geile Zeit, ein Nerd zu sein, weil die Popkultur einfach aus dem Kram besteht, mit dem sich sonst vorher nur die Nerds beschäftigt haben. Und ja, das ist schon ziemlich krass im Moment. Also ich genieße das gerade. Und Flash ist wirklich ein Aspekt aus diesem Genuss. Nerd-Genuss. Genau. Willst du Oma Kuchen bringen? Geh doch mit mir in den Wald. Ich hab ne Flasche Vino da, das wär doch wunderbar, es ist auch nicht so kalt. Ich möchte über einen Film reden, den ich neulich gesehen habe. Da das nur ein kleines Thema ist, wollte ich damit nicht auf mein nächstes Filmspezial warten, was es nach meiner Rechnung nach irgendwann im April oder Mai geben sollte. Also wenn ihr euch mal wieder auf so ein Filmspezial freut, oder wenn euch das gefallen hat, das erste Filmspezial, das nächste gibt's entweder Ende April oder Anfang Mai. Ich denke, da wird es ungefähr dieses nächste Filmspezial geben. Einen Film möchte ich aber vorgreifen, weil ich den neulich gesehen habe und gedacht habe, vielleicht fühle ich damit noch mal ein paar Minuten. Ich habe den Film gesehen, Immigrants, aus dem Jahre 2008. Ist ein Zeichentrickfilm von den Machern Klasky Csupo. Klasky Csupo haben in den 90ern so unbedeutende Dinge gemacht wie die Rugrats. Kennt kein Mensch. Haben, glaube ich, die ersten drei Staffeln der Simpsons produziert, werden also immer so, wenn man Klasky Csupo bewirbt, sagt man immer von den Machern der Simpsons, ja, aber die haben halt die ersten drei Staffeln gezeichnet, animiert, die sehen auch noch ein bisschen anders aus. Daher kennt man Klasky Csupo und wenn man den Film sich anguckt oder das Filmplakat allein nur anschaut, wird man das Charakterdesign wieder erkennen, die Art, wie Häuser und Gebäude gezeichnet sind und das ist sofort so, auch wenn der Film dann läuft, sofort so nach Hause kommen, das ist sehr angenehm tatsächlich. Worum geht's in Immigrants? In Immigrants geht's um Immigranten, wie man das schon sagt, und zwar tatsächlich um illegale Immigranten, einen russischen und einen ungarischen. Ich habe die Namen gerade vergessen. Der eine heißt Vlad, also Wladimir, und der andere heißt Gregor oder irgendwie sowas. Ich komme gerade echt nicht drauf. Kann sein, dass es genau das ist. Ich habe immer so ein Problem damit, mir Namen zu merken. Also der Film in Anführungszeichen, ich komme gleich dazu, warum diese Anführungszeichen, zeigt den Alltag dieser Immigranten in Amerika. Der Film hat den Untertitel L.A. Deutsche Vita, also Los Angeles Deutsche Vita. Und der Film spielt auch, ich glaube, in Hollywood. Die wohnen irgendwie Hollywood, zumindest irgendwo da in der Ecke oder Beverly Hills. Irgendwo dazwischen wohnen diese Figuren halt in so einem Apartmentkomplex mit vielen anderen Ethnizitäten. Also wirklich alles bunt gemischt und man sieht so den Alltag, so dieses sich durchkämpfen ein Stück weit, so diese Tagelöhnerei, die man halt macht, die eigene Tochter durchbringen, also Wladimir hat eben eine Tochter, die eigentlich ein ganz normales amerikanisches Mädchen ist, ne, so genau da auch sozialisiert wurde. Im Idealfall hätte das Potenzial gegeben für eine sehr, sehr coole Serie. Was man daraus gemacht hat, war wahnsinnig flach. Also der Film in Anführungszeichen, das sind knapp 75 Minuten, also normale Trickfilmlänge. Und diese 75 Minuten sind unterteilt in 4 Episoden. Es wirkt also wirklich wie so eine Miniserie. Also 4 einzelne Episoden einer Serie. Die Folgen haben untereinander nichts miteinander zu tun. Es gibt keine langgezogene Figurenentwicklung, Charakterentwicklung. Jeder Abschnitt hat genau die Dynamik einer einzelnen Trickfilm-Episode, wie man es eben auch aus dem Fernsehen kennt. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen schwierig, davon Filmen zu reden. Mein Problem hauptsächlich ist damit, dass der Film oder dieses Konzept ansprechen möchte, wie mit illegalen Immigranten in Amerika umgegangen wird. Und das macht der Film auf eine sehr, sehr seltsame Art. Nämlich indem er die Figuren sagen lässt, was die Missstände sind. Und ich finde, eine kritische Auseinandersetzung mit einem Thema ist nicht möglich oder wird dadurch nicht erreicht, indem man eine Figur in einem Film Dinge einfach nur sagen lässt. So nach dem Motto, ja, ich habe es total genossen, hier für kein Geld zu arbeiten und ich finde es total super hier in Amerika, wo ich scheiße behandelt werde. Genau auf dem Level funktioniert eben der Umgang mit dieser Kritik in diesem Film. Und das ist halt zu wenig. Also so dieser Zwiespalt Russe und Ungar, der ja eigentlich sehr kritisch ist. Das sind ja zwei Parteien, die sich so gar nicht abkönnen, ne? Weil die Russen ja eine ganz andere, zumindest die russische Regierung, eine ganz andere Ausrichtung hat als die ungarische. Allein dieser Zwiespalt wird halt nur ganz, ganz selten irgendwie auch nur im Ansatz angesprochen, weil die beiden sind nachher beste Freunde und dass der eine aus Ungarn kommt und der andere aus Russland, ist eigentlich so gut wie nie Thema. Ist auch schwierig in vier kleinen Folgen. Problematisch an dieser Serie ist die Darstellung von Frauen. Die werden also immer so als Barbie-Puppen-Fehlpressung dargestellt. Großgewachsen, sehr kurvenreich, riesige wackelnde Brüste, die den Mädels also hauptsächlich aus den Klamotten zu fallen drohen. Super sexistisch und es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine normal aussehenden Frauen. Ja, also in diesem Apartmentkomplex leben halt auch noch Frauen. Das sind halt irgendwie die Mütter von irgendwelchen anderen Charakteren. Die sind dann aber irgendwie alte Omas oder sowas und dementsprechend fallen die halt für die Story auch nicht ins Gewicht. Aber eben ansonsten, die Mädels, das sind halt alles so Schickimicki-Weiber, die nichts in der Birne haben und sich für das nächste Paar Schuhe auch prostituieren würden. Also so werden die auch tatsächlich dargestellt und das ist ein Problem. Man befindet sich in Los Angeles, das heißt, im Hintergrund hüpfen immer irgendwelche Prominenten rum. Und was mich im ersten Moment irritiert hat, war eben auch, dass Michael Jackson auftritt. Und ich habe es nochmal nachgeguckt. Der ist auch erst verstorben, nachdem der Film eben fertiggestellt worden ist. Ich glaube, Michael Jackson ist 2009 verstorben. Der Film, die Animationsserie, was auch immer, kommt aus 2008. Wenn ihr so ein Nostalgiegefühl haben wollt für eure Kindheit, wenn ihr Bock habt, so optisch mal wieder so an diese Serien erinnert zu werden, die ihr als Kinder geguckt habt, wenn ihr Nickelodeon geschaut habt, dann guckt rein. Erwartet nichts Gutes, weil es ist halt wirklich super flach. Weil optisch ist das irgendwie irgendwas zwischen Rocco, den Rugrats und A-Monsters. Das sind so diese drei Dinge, die ich halt wieder gesehen habe. Das Charakterdesign erinnert sehr an die Stachelbeeren, ein bisschen an Rocket Power. Das sind so die Serien, die dann in den 2000er Jahren noch dahinterher kamen. Das waren so auch die letzten großen Dinge, die Classic Supo noch gemacht hat. Ich glaube, danach haben die nichts mehr gemacht. Ich wüsste auch nicht, was die in der Vergangenheit gemacht haben, irgendwie an großen Dingen. Ich glaube, die Stachelbeeren waren schon sehr groß. Die hatten auch noch Kinofilme, wenn ich mich nicht alles komplett täuscht. Aber so an dieses Charakterdesign wird man sich da sehr schnell erinnert fühlen. Aber es ist halt wirklich nicht besonders bemerkenswert, so für so ein Schlechtwetter samstags morgens, wenn man nicht aus dem Haus gehen kann, wenn man dabei frühstückt und Kaffee trinkt, das habe ich nämlich dabei geguckt, ist das ganz okay. Aber ansonsten wird man jetzt hier nicht so großartig was finden, was einen jetzt bei der Stange hält. Meine Interpretation, meine Spekulation ist so ein bisschen, dass man das nehmen wollte, so als Pitch für eine weitere TV-Serie. Wenn man so eine Serie sehen möchte, die so ein bisschen so verschiedene Sozialschichten, auch verschiedene Ethnizitäten zusammenbringt, empfehle ich euch mal die erste Staffel King of the Hill. Ne, ist eine Serie, die weitestgehend sehr unterschätzt wird. Ich mag sie sehr. Ich liebe King of the Hill. Es sollte damals in den 90ern so ein bisschen das Gegengewicht werden zu den Simpsons. Hat es zumindest 13 Staffeln von gegeben. Ich kenne die ersten beiden. Ich mag King of the Hill sehr gerne. Und King of the Hill ist meiner Meinung nach das bessere Immigrant, auch wenn die Thematiken sehr weit auseinander liegen. Ich verkaufe übrigens Nerds und Nerd-Zubehör. So, haben wir das auch. vergessen habe ich noch zu sagen, Immigrants gibt es kostenlos bei YouTube auf Netzkino. Netzkino ist eine von diesen Plattformen, die Filme direkt für YouTube lizenzieren und dann eben legal und kostenlos da anbieten. Also da muss man sich auch keine Gedanken machen, wenn man den Film da guckt. Das ist total legal. Gar kein Problem. Immigrants von 2008, Klasky Xubo, müsst ihr wissen. Wirklich jetzt besonders finde ich es nicht. Gut, dann gehe ich jetzt in die Nerd-Nerd-Nerd-Programmänderung. dadurch, dass ich voraussichtlich im April, das ist noch nicht so ganz hundertprozentig klar, weil ich noch ein paar Sachen organisieren muss, das ist ungefähr in 4 Wochen, im April nach Berlin fahren werde. Und zwar werde ich da die Comic Invasion besuchen, die dieses Jahr stattfindet. Da freue ich mich schon irgendwie seit einem halben Jahr drauf. Kann ich am 16.04. keine Solo-Sendung machen. Und mit dem aktuellen Rhythmus wäre es am 16.04. so, dass eine Solo-Sendung folgen müsste. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe es nicht, in der Woche noch eine Solo-Sendung aufzunehmen, weil ich freitags fahre. Ich kann da keine Sendung produzieren in der Woche. Das heißt, wir schieben alles um eine Woche nach hinten. Ostersonntag, das heißt nächste Woche Sonntag, kommt wie geplant die Batman wie Superman Filmbesprechung. Wir werden den Film am Mittwoch in der Vorpremiere sehen. Da habe ich schon Tickets für reserviert. Ich bin gespannt auf den Film. Ich kann nicht sagen, dass ich mich freue. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen Angst. Das werden wir eben sehen oder hören an Ostersonntag. Das müsste der 27. sein. Wir werden die Sendung am 26. aufnehmen. Das heißt, ich muss die irgendwie abends noch schneiden. Am 3.4. kommt dann die 7. Folge König der Podcast. Die wäre eigentlich auch noch für Ostersonntag geplant. Wir entzerren das Ganze ein kleines bisschen. Dann am 10.4. kommt die 26. Sendung mit dem Nerd. Was habe ich mir noch hier hintergeschrieben? Das sieht aus wie irgendwelche kryptischen Zeichen. Da steht einfach nur XYZ. Warum ich das da hingeschrieben habe, weiß ich nicht. Das müsste die 26. Folge sein. Die Sendung mit dem Nerd eben. Und am 16.04. müsste das nicht der 17. sein? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, dann ist das der 17. An dem Sonntag erscheint dann die Sendung, die wir am letzten Wochenende aufgenommen haben, nämlich die große Pokémon-Sendung. Hier habe ich noch gar nicht drüber geredet. Ich habe mich mit ein paar alten Freunden zusammengesetzt und wir haben, ich glaube, in knappen 3 Stunden das komplette Pokémon-Franchise durchdiskutiert und einfach mal so einen Rückblick auf unsere Kindheit, auf unsere Erlebnisse mit dem Thema Pokémon geblickt. Die Sendung ist fast fertig geschnitten. Ich muss sie noch einmal grob Probe hören und dann muss sie noch redaktionell bearbeitet werden. Also ziemlich genau in 4 Wochen. Ist eine sehr coole Sendung geworden. Aber eben auch sehr lang. Das heißt, am 16.04. kommt wieder mal eine schöne neue Folge Nerd. Haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Gut, das wäre es jetzt auch schon fast. Ich habe jetzt noch ein Thema, nämlich möchte ich eine neue Rubrik einführen, hier bei Nerd. Nämlich die sogenannte Nerdchenfrage. Ne? Nerdchenfrage, witzig, weil Gretchenfrage ist egal. In meinem Kopf klang es lustig. Ich weiß nicht, wenn es nicht zieht, dann heißt das Ganze vielleicht auch anders. Ich könnte es auch Frag doch mal den Nerd nennen. Wir sind hier sowieso schon auf Sendung mit der Maus. Dann kann man das auch Frag doch mal den Nerd nennen. Na, vielleicht auch nicht. Aber die Nerdchenfrage fand ich ganz witzig. Ich werde bei Twitter unter der Woche immer sehr regelmäßig gefragt, so, ja, erklär doch mal dies, erklär doch mal das. Oder bestimmte Personen aus der Hörerschaft sprechen mich da immer mal an. Und ich habe auch einen guten Kumpel, der mich immer fragt, so, was ist dieses und das? Und ich habe das noch nicht gelesen, muss man das kennen und bla. Und was ist ein Redcon und was ist das Golden Age und was sind Filme und wie hängt das zusammen und was ist ein Event und was ist ein Crossover? Solche Sachen möchte ich da klären. Also wenn ihr eine Frage habt an mich, ihr könnt die gerne weiterhin auch über Twitter stellen und ich werde sie nach Möglichkeit auch bei Twitter beantworten, wenn das in 140 Zeichen irgendwie geht. Manchmal geht das nicht. Das heißt, wenn ihr Fragen an mich habt, so kleine witzige, sowas, eine Begriffserklärung oder irgendwie sowas, dann fragt gerne und ich werde dann das nächste Mal, wenn mir das aufgefallen ist, in der Nerdchenfrage darüber dann eben auch hier im Podcast sprechen. Ihr könnt dazu den Hashtag benutzen, Hashtag Nerdchenfrage, ne, wie man es spricht, Nerdchenfrage, alles ein Wort, kleingeschrieben, großgeschrieben, ist Twitter, ist das Internet, interessiert keine Socke, wie man irgendwas schreibt. Das wäre so meine Anregung noch, wenn ihr das machen möchtet. Ich habe schon ein paar Sachen auf dem Zettel stehen, also ich werde die Sachen abarbeiten, die ich in den letzten Wochen gefragt worden bin. Und da werden sicherlich noch mal ein paar Fragen dazukommen. Was ist What If? Wo ist der Unterschied zwischen What If und Elseworld? Wäre beispielsweise mal eine Diskussions-, wäre beispielsweise mal ein Thema, dass ich da mal drüber reden kann. Was ist das Multiverse? Und so weiter und so fort. Wenn ihr da drüber was erfahren möchtet, stellt mir diese Frage bei Twitter. Ihr findet mich, auf Twitter findet ihr mich selber unter nerdnerdnerd_de, den Podcast unter nnn_podcast und wenn ihr dann den Hashtag Nerdchenfrage dazu nimmt, werde ich dann sicherlich auch antworten und das auch sammeln. Und ihr könnt dann selber auch mal unter den Hashtag Nerdchenfrage, könnt ihr da mal suchen und vielleicht findet ihr da sogar die ein oder andere Antwort oder in welcher Folge diese Frage beantwortet worden ist. Gut, das ist nur so ein grober Plan, so ein grobes Konzept. Vielleicht stellt sich das Ganze ja dann auch selber nochmal ganz anders dar. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, wünsche euch frohe Ostern. Wir hören uns wieder an Ostersonntag zu Batman wie Superman. Vielleicht habt ihr den Film bis dahin auch schon gesehen und wir können uns dann gemeinsam am Sonntag, Ostersonntag damit auseinandersetzen. Ich habe ehrlich Angst. Auf Wiedernerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Ja, hallo, bei... Darf noch gar nicht anfangen. Ich bin wieder... Ich hab gerade dieses Comic da weggezogen. Ich bin wie diese Typen, die Tischdecke einfach wegziehen können. Ich kann unter einem riesigen Stapel anderen Kram einfach irgendwelche Comics vom Nachttisch, vom Nightstand runterziehen, ohne dass der andere Kram runterfällt. Das ist ganz wichtig. Die große Kunst eines gut sortierten Nachtschrankes ist nämlich, dass man viele Sachen stapelt und Dinge von ganz unten von diesem Stapel greifen kann, ohne dass die anderen Sachen runterfallen. Gelingt mir nicht immer.